Guten Abend zusammen. Dem Niedergang entgegentreten. Unter dieser Überschrift haben wir an den vergangenen beiden Abenden begonnen, aus dem Kapitel 13 des Buches Nehemia den ersten Teil zu lesen und zu betrachten. Wir setzen das jetzt fort mit dem letzten Teil dieses Kapitels. Wir lesen aus Nehemia 13 ab Vers 23. Nehemia 13, Vers 23. Auch besuchte ich in jenen Tagen die Juden, die asdoditische, ammonitische und moabitische Frauen heimgeführt hatten. Und die Hälfte ihrer Kinder redete asdoditisch und wusste nicht jüdisch zu reden, sondern redete in der Sprache des einen oder des anderen Volkes. Und ich stritt mit ihnen und fluchte ihnen und schlug einige Männer von ihnen und raufte sie. Und ich beschwor sie bei Gott: Wenn ihr eure Töchter ihren Söhnen geben werdet und wenn ihr von ihren Töchtern für eure Söhne und für euch nehmen werdet, hat nicht Salomo, der König von Israel, ihretwegen gesündigt? Und seinesgleichen ist unter den vielen Nationen kein König gewesen. Und er war geliebt von seinem Gott, und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Doch ihn veranlassten die fremden Frauen zu sündigen. Und sollten wir auf euch hören, dass ihr all diese große Bosheit tut, treulos zu handeln gegen unseren Gott, indem ihr fremde Frauen heimführt? Und einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes Eliaschibs, des hohen Priesters, war ein Schwiegersohn Sanballats, des Horonitas, und ich jagte ihn von mir weg. Gedenke es ihnen, mein Gott, wegen der Verunreinigungen des Priestertums und des Bundes des Priestertums und der Leviten. Und so reinigte ich sie von allem Fremden, und ich stellte die Dienste der Priester und der Leviten fest, für jeden in seinem Werk, und für die Holzspende zu bestimmten Zeiten und für die Erstlinge. Gedenke es mir, mein Gott, zum Guten. Soweit lesen wir für heute Abend das Wort Gottes. Wir haben uns an den vergangenen Tagen daran erinnert, dass wir uns hier in einem Abschnitt der Geschichte des Volkes Israel befinden, wo vieles dazu angetan gewesen wäre, um die allgemeine Stimmung unter diesen übrig gebliebenen Juden sehr niederzudrücken. Aber wir haben dieses Kapitel nicht in Angriff genommen, um uns dadurch niederdrücken zu lassen, sondern um uns vielmehr durch das Vorbild und Beispiel von einem Mann, von Nehemia, anspornen zu lassen. Anspornen, unterweisen, ermuntern. Ja, dass wir es machen wie er. Dass wir nicht in pauschalen Ausdrücken in allgemeiner Weise uns über den Niedergang und die traurige Lage beklagen, sondern dass, wenn wir sehen, wie die Situation ist, und die ist heute unter dem Volk Gottes nicht besser, als es sie damals unter den Israeliten war, dass wir uns dann hinsetzen vor Gott, dass wir sein Wort lesen, wie das am Anfang dieses Kapitels geschah, und dass wir dann uns vom Herrn zeigen lassen, wo die konkreten Missstände liegen und wie wir in einer hilfreichen Weise dieser großen Abwärtsentwicklung entgegentreten können. Dass wir die Entwicklung insgesamt nicht aufhalten können, ist uns allen klar. Aber dass jeder von uns eine Kraft hat, auch wenn es eine kleine Kraft ist, aber dass wir Kraft haben, Kraft aus der Höhe, das sagt uns Gottes Wort doch. Das ist eine Verheißung. Und wir haben gesehen, dass es Gott gelungen ist, durch diesen einen Mann, durch Nehemia, einzelne Punkte zu beheben und wieder ins göttliche Lot zu bringen. Wir kommen in diesem letzten Abschnitt zu einem einzigen großen Problem. Das ist in gewisser Hinsicht noch kritischer als alles, was wir vorher betrachtet haben, weil es ein sehr persönliches Problem ist, nämlich die verkehrten Heiraten vieler jüdischer Männer. Und der ganze Abschnitt zeigt uns, dass das Problem an sich gravierend ist, schwerwiegend in Gottes Augen, wenn Gläubige fremde Frauen oder meinetwegen auch fremde Männer nehmen. Dass es aber auch schwerwiegend ist, wenn wir die Konsequenzen, die Folgen betrachten. Und darüber wird uns hier einiges verraten. Nun haben wir schon gleich am Anfang dieses Abschnitts einen wichtigen und einen, wie ich meine, auch hilfreichen Hinweis. Denn Nehemia sagt, auch besuchte ich in jenen Tagen die Juden, die solche fremden Frauen heimgeführt hatten. Wir haben uns am Anfang daran erinnert, dass dieses ganze Kapitel damit beginnt, dass man das Wort Gottes las. Wird nicht gesagt, dass man etwas Bestimmtes erforschen wollte aus dem Gesetz, dass man ein bestimmtes Anliegen hatte, dass man eine bestimmte Frage von Gott beantwortet bekommen wollte, sondern man hat es einfach vor den Ohren des ganzen Volkes gelesen und Gott hat diese Gelegenheit benutzt, um konkrete Hinweise zu geben für die Situationen, die im Augenblick im Volk vorlagen. Das ist etwas, das bringt keiner von uns Brüdern zustande. Wir können uns sehr vertun im Blick auf die an einem Ort oder zu einer bestimmten Zeit vorherrschenden Probleme und Fragen. Aber der Herr kann das. Der kann sehr gezielt jeden Einzelnen von uns und auch, wenn wir so wollen, eine örtliche Versammlung ansprechen in Bezug auf das, was gerade notwendig ist. Wenn es hier um, sagen wir ruhig ganz einfach, Eheprobleme geht, um Ehen, die nicht nach Gottes Gedanken, gegen Gottes Gedanken geschlossen wurden, dann müssen die dazu gehörigen göttlichen Grundsätze in der Öffentlichkeit behandelt werden. Und das müssen sie auch immer wieder. Dazu müssen wir einfach das Wort Gottes in den Versammlungsstunden lesen und betrachten. Dafür haben wir die Wortverkündigung am Sonntag, auch bei besonderen Gelegenheiten wie an diesen Abenden. Wir haben auch an den meisten Orten regelmäßige Wortbetrachtungen. Und das sind ganz einfache, jedem von uns bekannte Gelegenheiten, wo diese Themen, ohne dass wir sie jetzt besonders vorbringen wollen, wo der Herr sie vor uns bringen kann. Die göttlichen Prinzipien über das Ehe- und Familienleben, die müssen einfach, ich sag mal, warm gehalten werden in der Öffentlichkeit. Ja, und das ist natürlich eine besondere Aufgabe für alle Brüder, die sich an der Wortverkündigung und Wortbetrachtung beteiligen, aber auch in den Häusern für die Väter und Ehemänner, dass wir einfach dieses Thema, was zugegebenermaßen mit vielen Schwierigkeiten behaftet ist in praktischer Hinsicht, dass wir das nicht ausblenden oder unterbelichten, sondern dass wir einfach so viel an uns liegt. Ja, daneben steht die Frage der Leitung des Geistes, aber so viel uns am Herzen liegt, dass wir von uns aus dafür sorgen, dass das Thema nicht untergeht hier, sondern dass göttliche Prinzipien bekannt sind, auch im Blick darauf, dass ja immer wieder eine neue Generation in den Versammlungen aufsteht, Kinder werden geboren, die werden älter, Jugendliche und dann tauchen schon spätestens die ersten Fragen zu diesem Thema auf. Und da müssen wir einfach dafür sorgen, dass jede neue Generation wieder Gottes Grundsätze, die sich nicht verändern, kennenlernt. Ja, das ist sehr schade, wenn 20-, 30-Jährige irgendwann mal erkennen lassen oder sogar explizit verraten, dass sie über das Thema kaum mal was Qualifiziertes gehört haben. Ja, wenn vielleicht sogar Fehler begangen werden oder schwere Sünden begangen werden und so jemand sagt dann, ich habe da nie was Konkretes drüber gehört. Ja, dieses Thema, ohne dass wir uns da in der Öffentlichkeit in konkrete Probleme verlieren, konkrete Sünden und Ähnliches, aber das muss einfach von den Prinzipien her am Kochen gehalten werden, sodass jeder es wieder neu lernt und dass wir alle auch immer wieder daran erinnert werden, dass es uns, wie man so sagt, präsent bleibt. Aber wenn es um konkrete Situationen gibt auf diesem Gebiet, das behandelt Nehemia jetzt nicht in der Öffentlichkeit, sondern da heißt es, dass er in jenen Tagen die Juden besuchte. Da ging er also in die Häuser und sprach konkret die jüdischen Männer an. Vielleicht waren ihre Frauen dabei, vielleicht sogar die Kinder, aber im häuslichen Kreis, da sprach er über diese Dinge. Da wusste wahrscheinlich der Nachbar nicht, weshalb Nehemia in dieses Haus gegangen war. Da wurde die Sache garantiert durch Nehemia auch nicht beim nächsten Besuch im nächsten Haus dann weitergetragen und weiter verbreitet. Das blieb in dem jeweiligen Haus. Aber in diesem persönlichen Rahmen, da behandelte Nehemia diese persönlichen Fragen, Fragen der Ehe und des Familienlebens. Ja, ich gebe gerne zu, dass das mit Sicherheit eher ein Thema für ältere Brüder ist, solche Besuche zu machen. Aber sie müssen gemacht werden. Und wenn vielleicht wenig oder gar keine Älteren da sind, die das machen, vielleicht ist dann doch der eine oder andere Jüngere dabei in einer Versammlung, der sich das aufs Herz legen lässt und sich auch vom Herrn Weisheit geben lässt, um das in der richtigen, auch altersgemäßen Weise gelegentlich mal anzusprechen. Nur, wenn wir nichts tun, dann geht die Entwicklung weiter. Als Nehemia dieses Problem bemerkte, da macht er sich auf und besucht in jenen Tagen diese Juden. Das ist, um das mal mit einem konkreten Stichwort zu verbinden, eine Sache des Hirtendienstes am Ort. Auch wenn Brüder schon mal überörtliche seelsorgerliche Besuche machen, Hausbesuche, wie wir so sagen, die kennen natürlich in der Regel die konkreten Situationen nicht besonders gut. Ja, aber am Ort, wir kennen uns gegenseitig. Ich weiß, dass das in manchen Versammlungen, vor allem in etwas dörflicheren Umgebungen, manchmal als großer Nachteil betrachtet wird, dass einer vom anderen so viel weiß. Aber für solche Dinge ist das ein Vorteil, wenn wir es richtig benutzen. Wenn wir darauf achten, dass das, was ich von dem anderen weiß, dass ich das nicht Dritten gegenüber gegen den einen verwende, sondern mit dem Interesse, dem Betreffenden zu helfen. Ja, und dann wird der Herr auch solche Besuche und solche Gespräche segnen. Er besuchte in jenen Tagen die Juden, die asdoditische, ammonitische und moabitische Frauen heimgeführt hatten. Hier fällt uns natürlich auf, dass jetzt drei Gruppen genannt werden. Am Anfang des Kapitels hatten wir die Ammoniter und die Moabiter, die nicht in die Versammlung Gottes, das heißt in die Gemeinschaft der Israeliten, kommen sollten. Hier kommt noch ein anderes Volk dazu, das waren die Philister. Und dafür wird hier stellvertretend die Stadt Asdod genannt, das war eine der Philisterstädte. Das war ja einer von denen, eine der Nationen, die auf dem Gebiet von Israel wohnte, mit denen sie sich das Land Kanaan im Grunde teilen mussten. Und vielleicht kann man hier schon wieder einen Fortschritt im Bösen erkennen, dass noch wieder eine Nation dazu gekommen war. Was dieses Problem hier in diesem Abschnitt so besonders tragisch macht, ist, dass das selbst in dem zeitlich sehr engen Rahmen der Bücher Esra und Nehemia nicht neu ist, sondern wenn wir gerade mal das Buch Esra aufschlagen, da war das Problem schon sehr konkret erkannt und auch behandelt worden. In Esra 9, da heißt es in Vers 1 schon: Und als dies ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir und sprachen: Das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht von den Völkern der Länder nach deren Gräueln abgesondert, nämlich von den Kanaanitern, den Hittitern, den Perisitern, den Jebusitern, den Ammonitern, den Moabitern, da werden die beiden ausdrücklich erwähnt, den Ägyptern und den Amoritern, denn sie haben von ihren Töchtern für sich und für ihre Söhne genommen, und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt, und die Hand der Obersten und der Vorsteher ist in dieser Treulosigkeit die erste gewesen. Also auch in dieser Sache waren wieder die verantwortlichen Personen in Israel vorangegangen und hatten das Übel als erstes begangen. Aber wie diese Obersten sich hier ausdrücken, das verrät wieder, dass sie die Gedanken Gottes kannten. Sie sagen nämlich: So hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Ich habe es nicht nachgesehen, aber ich weiß nicht, ob nochmal irgendwo dieses Volk als heiliger Same bezeichnet wird. Das ist ein sehr schöner Ausdruck. Das heißt, das ist eine Nachkommenschaft Gottes selbst. Das ist ein Volk, das Leben hat aus Gott. Leben, das Gott nutzen wollte, damit dieses Volk für ihn praktischerweise leben sollte. Nur mal eben in Klammern, wenn ich sage, das Leben aus Gott hatte. Wir müssen in Israel immer unterscheiden, ob wir diesen kooperativen Aspekt vor uns haben, das Volk insgesamt als Volk Gottes, oder ob wir uns mit einzelnen Personen beschäftigen. Ja, wenn das Volk insgesamt uns als Vorbild dient für das Volk Gottes heute, dann wissen wir natürlich, dass viele Personen darunter waren, die persönlich kein Leben aus Gott hatten, sondern dann betrachten wir dieses Volk insgesamt als das, was Gott sich erlöst hatte. Ja, das unterscheiden wir also von der historischen, persönlichen Wirklichkeit bei den einzelnen Personen, die konnte mal anders sein. Ja, der heilige Same hat sich mit den Nationen der Völker vermischt. Und das ist ein Greuel für Gott, wenn das durcheinander läuft. Wenn nicht mehr zu unterscheiden ist, was ihm gehört und was gegen ihn steht, was keine Beziehung zu ihm hat. Und in Esra 10 sieht man anschließend, dass wirklich konkrete Maßnahmen dagegen ergriffen wurden. Esra 10, Vers 3, da sagen die Juden: So lasst uns jetzt einen Bund schließen mit unserem Gott, dass wir alle Frauen und die, die von ihnen geboren sind, hinaustun. Das wird auch noch zweimal erwähnt in Vers 11. Am Ende: Sondert euch ab von den Völkern des Landes und von den fremden Frauen. Und Vers 19: Und sie gaben ihre Hand darauf, dass sie ihre Frauen hinaustun und einen wieder vom Kleinvieh für ihre Schuld entrichten wollten. Das heißt, da war schon etliche Jahre vorher das Problem erkannt worden, war auch behandelt worden. Sie hatten die Frauen hinausgetan. Und jetzt hatten sie dasselbe Problem wieder. Das heißt, diese gar nicht lange zurückliegende Historie, die hatten sie schon wieder vergessen oder interessierten sich nicht mehr dafür. Nochmal ein Gedanke: In Buch Esra haben sie die Frauen hinausgetan. Das ist natürlich eine Maßnahme, die in Israel damals so ergriffen wurde. Es war auch richtig so, die wir aber nicht ohne weiteres auf neutestamentliche Verhältnisse übertragen können. Ja, und das auf diesem Gebiet gibt es manche Unterschiede zwischen Israel und der Versammlung heute. Es wird sich schon mancher die Frage mal gestellt haben: Wieso hat Gott das beispielsweise bei Abraham, bei einem solchen Mann des Glaubens, toleriert, dass der mehrere Frauen hatte? David. Und es gibt manche Beispiele von eigentlich Männern des Glaubens, die mehrere Frauen hatten. Gott hat das hingehen lassen und ist nicht in jedem Falle drastisch dagegen eingeschritten. Die Folgen dieses Weges mussten sie oft tragen, aber wir lesen nicht unbedingt, dass Gott Zuchtmaßnahmen dagegen ergriff. Hier wurde sehr drastisch dagegen vorgegangen, aber auch nur in Buch Esra, hier in unserem Kapitel, lesen wir das wieder nicht. Warum hat Gott offensichtlich eine größere Toleranz gehabt im Alten Testament? Ich kann es nicht ganz definitiv sagen, aber ein Grund ist mit Sicherheit, dass erst im Neuen Testament, sagen wir genau gesagt ab dem Reden des Herrn Jesus und dann in der Zeit der Gnade nach Pfingsten, dass erst da wirklich deutlich gemacht werden konnte, was Gottes Gedanken über die Ehe sind. Das konnte ja erst offenbart werden, als die Versammlung gebildet worden war. Die Versammlung, die Braut des Lammes, mit der er einmal seine Hochzeit feiern wird. Und dass dieses Bild durch Vielweiberei, aber auch durch Ehebruch gestört und als Bild zerstört wird, das hat Gott natürlich erst im Neuen Testament dann mit der Strenge geahndet, die wir auch heute in den Versammlungen aufrechterhalten und auch praktizieren müssen, notfalls durch Zucht. Dass Gott also im Alten Testament da unterschiedlich gehandelt hat, dass man nicht alles aus dem Alten Testament eins zu eins auf uns heute übertragen kann, das mag einen Grund in dieser Tatsache haben, dass wir heute wissen, welche schönen Gedanken tiefen Gedanken, konkreten Gedanken, Gott schon von Ewigkeit her mit der Ehe verbunden hat. Wir heute verstehen aus dem Schöpfungsbericht heraus und wie Gott Adam und Eva füreinander geschaffen und zueinander geführt, miteinander verbunden hat. Wir erkennen darin neutestamentliche Gedanken. Aber das konnten die Israeliten und auch die Gläubigen vor der Zeit Israels so noch nicht verstehen. In Vers 24 haben wir gelesen, und die Hälfte ihrer Kinder redete astrogitisch und wusste nicht jüdisch zu reden, sondern redete in der Sprache des einen oder des anderen Volkes. Hier weise ich mal darauf hin, dass es nicht heißt, dass die Kinder der Astroditerinnen jüdisch redeten, sondern die Kinder der Juden redeten astroditisch. Das heißt, die hatten eine heidnische Sprache aufgenommen. Wir haben ja hier den Fall, dass durch Heirat die Welt Eingang gefunden hatte in die Häuser der Gläubigen, neutestamentlich ausgedrückt. Und an diesem Beispiel sehen wir das ganz einfache Prinzip, das wir aber doch allzu oft vergessen, dass wenn wir Kontakt mit der Welt aufnehmen, wenn wir die Welt in unsere Häuser einlassen, dass immer die Welt auf die Atmosphäre unserer Häuser abfärben wird. Nie umgekehrt. Wir werden es im Leben nicht schaffen, die Welt zu verbessern mit unserem guten Einfluss. Aber in aller Regel wird es so sein wie hier, dass die Welt ihre Atmosphäre mitbringt und wenn es nur durch einzelne Personen ist und diese Atmosphäre auf die Atmosphäre unserer Häuser aufprägt. Die Hälfte ihrer Kinder redete astroditisch und wusste nicht jüdisch zu reden. Wenn hier die Sprache ausdrücklich erwähnt wird, man könnte ja sagen, naja, ist ja nicht ganz so entscheidend, in welcher Sprache die redeten. Heute haben wir alle Freiheit der Welt, um in unseren Häusern zu reden, sprachlich, wie wir möchten. Es gibt manche Ehepaare, die aus verschiedenen Völkern, aus verschiedenen Sprachbereichen kommen und die sich dann entscheiden für eine Sprache oder die Kinder auch bilingual aufwachsen zu lassen, zweisprachlich. Kann man alles machen, kein Problem. Aber die Sprache der heidnischen Völker ist in Gottes Wort manchmal ein Hinweis auf aktive Weltlichkeit. Ja? Nicht nur passive Gewöhnung an die Welt, sondern dass jemand die Sprache eines anderen Volkes benutzt, das bedeutet, er redet selbst wie die Welt. Aktive Weltlichkeit. Ich möchte mal ein Beispiel erwähnen aus dem Buch Daniel, zeitlich ganz in der Nähe hier. In Daniel 1, da wird von Daniel und seinen Freunden gesagt, Vers 3, und der König befahl, Vers 4, am Ende, dass man sie die Schriften und die Sprache der Chaldäer lehre. Ja, die Schriften und die Sprache der Chaldäer, also des heidnischen Volkes, sollten diese vier Freunde lernen. Aber mir fiel mal auf in Vers 17 dieses Kapitels, dass da gesagt wird, diesen vier Jünglingen, ihnen gab Gott Kenntnis und Einsicht in aller Schrift und Weisheit. Kenntnis, Einsicht, Weisheit, alles vorhanden. Die Beherrschung der Sprache wird zumindest nicht erwähnt. Rein praktisch kann man davon ausgehen, dass sie gezwungen waren, die Sprache zu lernen. Aber Gott hat es doch vermieden zu erwähnen, dass sie die Sprache auch beherrschten. Denn das sieht man bei diesen vier Freunden, bei Daniel und seinen drei Freunden sehr deutlich, dass sie die ausbildungsmäßigen Notwendigkeiten, die mit ihrer Position am Hof verbunden waren, insoweit akzeptierten, sich anpassten und mitmachten, als diese Dinge nicht kollidierten mit den Rechten Gottes, mit den Vorschriften des Gesetzes. Aber wenn etwas kam, wir denken an die Nahrung am Tisch des Königs, dann lehnten sie schon ganz klar ab, obwohl sie nicht wussten, was bei diesem bei dieser Sache warum kommen würde. Gott hat ihnen geholfen. Und Gott vermeidet es zu erwähnen, dass sie die Sprache beherrschten. Ja, das geht uns im Grunde auch so, dass wir manches lernen müssen, aufnehmen müssen, passiv aufnehmen müssen, vielleicht in Klassenarbeiten manchmal auch wiedergeben müssen in der Schule oder in Prüfungen in der Ausbildung, wovon wir genau wissen, das stimmt mit Gottes Wort und mit geistlichen Grundsätzen nicht überein. Aber was wir, wovor wir uns hüten sollten, das ist die Sprache der Welt selbst zu übernehmen. Und damit meine ich nicht jetzt die Sprache im buchstäblichen Sinne, die Redeweise, das ist auch schlecht, wenn man schon an der Ausdrucksweise erkennt, dass jemand als Gläubiger viel mit der Welt zu tun hat, sondern ihre Gedanken wiederzugeben. Wenn das aus uns herauskommt, dann haben wir uns mit Sicherheit am falschen Ort aufgehalten und mit den falschen Themen beschäftigt. Sie sprachen in der Sprache des einen oder des anderen Volkes. Wer war denn eigentlich dafür verantwortlich gewesen, was die Kinder für eine Sprache sprachen? Es waren nicht die Kinder selbst gewesen, sondern die Väter, diese Juden. Die kannten nämlich Jüdisch, die kannten auch das Gesetz ihres Gottes, die wussten, was ihr Gott von ihnen erwartete. Die hatten auch, weil sie eben die Väter waren und die Ehemänner waren, Verfügungsgewalt von Gott über ihre Häuser bekommen. Ja, das, wir als Ehemänner, die Kinder haben als Väter, die haben mit der Tatsache, dass Kinder da sind, auch Macht bekommen im biblischen Sinne. Das heißt, die Autorität von Gott her, Dinge anzuordnen, die Regeln für den Ablauf des Familienlebens festzulegen. Das ist Vorrecht und Verantwortung. Für unsere Häuser sind wir als Männer verantwortlich. Und wenn die Kinder astoditisch redeten, die Männer hätten dafür sorgen können, dass sie ihre Sprache, die jüdische Sprache, sprachen. Aber da hatten die Männer versagt. Und die Kinder hatten darunter zu leiden. Und dann sehen wir in Vers 25, dass Nehemia sehr strikt dagegen vorgeht. Er gebraucht eine ganze Reihe von sehr drastischen Ausdrücken. Ich stritt mit ihnen und fluchte ihnen und schlug einige Männer von ihnen und raufte sie. Wenn hier gesagt wird, dass er ihnen fluchte, dann heißt das natürlich nicht, dass er sie wie so ein Trinker unbeherrschterweise verfluchte oder wie Bileam das Volk verfluchen sollte von Balak aus und dann doch gezwungen wurde zu segnen, sondern dass er mit ganz konkreten Ausdrücken klar machte, unmissverständlich klar machte, wie böse das war, was sie taten. Und der Maßstab für dieses Urteil, das war nicht sein Gutdünken, nicht seine Einschätzung, sondern dabei stützte er sich, da können wir sicher sein, auf das Wort Gottes. Er machte deutlich, wie schwerwiegend in Gottes Augen diese Sünde war, dass sie diese fremden Frauen genommen hatten. Und er machte auch klar, welche Folgen das haben würde. Wenn uns das ein bisschen sehr weitgehend erscheint, wie Nehemia hier vorgeht, dann sollten wir vielleicht mal gerade an den Herrn Jesus im Tempel in Jerusalem denken, in Johannes 2 zum Beispiel. Da wird von ihm gesagt, dass er eine Geißel von Stricken machte und dass er damit die Händler aus dem Tempel hinaustrieb. Ja, wenn es um die Rechte Gottes ging, die direkt angegriffen und beeinträchtigt wurden, da merkt man in dem Augenblick von dem Herrn Jesus auch nicht, dass er sanftmütig und von Herzen demütig war. Er war das, er war es auch immer. Aber bei den Rechten Gottes, da kannte er kein Pardon, sondern da ist er energisch dagegen eingeschritten. Und das tat Nehemia hier auch. Und die Jünger, Johannes 2, die haben das gut verstanden, dass das nicht, was soll ich sagen, dass es kein Impuls des Herrn Jesus war. Das war keine Gefühlsaufwallung, keine Unbeherrschtheit, wie das bei uns mal der Fall ist. Nicht der Zorn eines Mannes, der nicht Gottes Gerechtigkeit bewirkt, wie, glaube ich, Jakobus sagt. Sondern die Jünger erinnerten sich an einen Vers aus Psalm 69. Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Und dieser Eifer um das Haus Gottes, den können wir hier auch sehr deutlich bei Nehemia beobachten. Das Haus Gottes, das war damals natürlich ein materielles Gebäude, der Tempel. Aber wenn wir da noch einmal an das neutestamentliche Bild des Hauses Gottes denken, das alle Gläubigen umfasst, dann fängt dieses Haus Gottes in unseren Häusern an, dass du wissest, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, welches die Versammlung des lebendigen Gottes ist. Und insofern hatte wirklich Nehemia, und sollten wir haben, einen Eifer für das Haus Gottes, der, wenn es darauf ankommt, auch keine Rücksicht nimmt auf uns persönlich und auf unser Wohlbefinden. Und ich beschwor sie bei Gott. Und dann haben wir einen interessanten Satz. Nehemia sagt zu ihnen: Wenn ihr eure Töchter ihren Söhnen geben werdet und wenn ihr von ihren Töchtern für eure Söhne und für euch nehmen werdet. Mal zwei Gedanken zu diesem Satz. Erstens, wir haben uns schon daran erinnert, dass hier in diesem Kapitel nicht gesagt wird, zumindest nicht erwähnt wird, dass sie die fremden Frauen wegtun sollten. Was wir hier aber haben, ist eine Warnung für die nächste Generation. Ja? Nehemia spricht diese jüdischen Männer an, die selbst die große Sünde begangen hatten, ungläubige Frauen, fremde Frauen, sich selbst zu nehmen. Und er sagt, ich gebe es jetzt mal mit meinen Worten wieder, ihr selbst habt diese große Sünde begangen, aber jetzt sorgt ihr dafür, dass die nächste Generation es nicht genauso macht. Das ist mal nicht so ganz einfach. Ich gebe zu, ich rede hier so ein bisschen wie ein Blinder von der Sonne, wir haben leider keine Kinder. Hier sind manche, die haben Kinder, die betrifft das sehr viel direkter. Und es gibt auch heute viele Väter, viele Brüder, die Kinder haben, bei denen sich das schon anbahnt oder schon so gelaufen ist. Ja? Aber trotzdem, auch wenn ein Bruder sich sagen muss, mein eigenes Leben ist nicht gelaufen, wie es laufen sollte, wie, er sagt das Salomo, glaube ich, oder David, wenn mein Haus nicht so ist vor dir, vor Gott, dann entlässt Gott uns doch nicht aus der Verantwortung, die nachfolgende Generation dringend zu warnen, dass die wenigstens nicht denselben Fehler macht, dass die nicht dieselben Sünden wieder begeht, dass diese schreckliche Lawine des Niedergangs doch wenigstens punktuell aufgehalten wird. Wir können nicht damit rechnen, dass wir die Lawine insgesamt gestoppt bekommen. Aber wenn ich persönlich den Wunsch habe, in der Kraft Gottes an meinem Platz festzustehen und der nächsten Generation auch innerhalb der Versammlungen das weiterzugeben und die wenigstens zu warnen, dann wird Gott das segnen und wird den ein oder anderen von den Jüngeren vor einem solchen Weg bewahren. Ja, das ist in den Versammlungen wichtig, dass Brüder da sind, die da stehen, die, wenn das sein muss, auch zu ihrer persönlichen Vergangenheit stehen. Ja, gerade in kleineren Orten, kleineren Versammlungen, da weiß man manchmal noch nach 50 oder 70 Jahren, wie die Geschichte von einem Bruder früher mal verlaufen ist. Das wird nicht so schnell vergessen. Ja, und manchmal hilft nichts anderes, als das zuzugeben und dazu zu stehen. Aber dann doch zu sagen, ihr müsst ja nun nicht dieselbe Sünde auch noch begehen. Macht ihr das anders als wir? Wenn ihr eure Töchter ihren Söhnen geben werdet und wenn ihr von ihren Töchtern für eure Söhne und für euch nehmen werdet. Ich glaube, der Bruder Siegfried Nick, der zitierte mal einen Bruder aus Kamerun, der wohl öfter mal sagt, es ist nie zu spät, es besser zu machen. Und wenn in der vorigen Generation manche Fehler gemacht wurden, wir müssen die nicht kopieren und auch noch wieder machen. Und wenn wir Fehler gemacht haben, dann die noch Jüngeren, ihr habt noch die Chance, das besser zu machen. Ihr habt noch die Chance, euch vor solchen verkehrten Wegen durch den Herrn und um des Herrn willen bewahren zu lassen. Vor dem Herrn könnt ihr euch nicht entschuldigen mit den Fehlern, die wir vielleicht gemacht haben oder irgendwelche anderen Brüder, die vor euch da gewesen sind. Sondern ihr seid selbst verantwortlich für den Weg, den ihr geht. Und ein zweiter Gedanke zu diesem Vers, zu diesem Satz. Wenn man mal genau hinguckt, ist das ein unvollständiger Satz. Das hat man öfter, speziell im Alten Testament, wenn, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen, und dann kommt ein Ausrufungszeichen. Eigentlich sollte man erwarten, dass nach diesem Wenn ein Dann kommt. Wenn ihr das und das tun werdet, dann geschieht das und das. Literarisch nennt man das eine Ellipse, eine Auslassung, einen unvollständigen Satz. Die zweite Satzhälfte, die wird einfach fallen gelassen und stattdessen steht da ein Ausrufungszeichen, zumindest in der deutschen Übersetzung, nicht im Grundtext wahrscheinlich. Was hier fehlt, ist die Beschreibung der Folgen. Ja? Und eigentlich wird die Warnung, die Gott uns damit geben möchte, nur umso dringender, dass er nämlich die Folgen andeutet durch eine Auslassung, sie aber eben nicht erwähnt. Er sagt, wenn ihr das tun werdet, wenn ihr euch auch in der nächsten Generation wieder mit den Völkern, mit den heidnischen Völkern vermischen werdet, dann werdet ihr die Folgen zu tragen haben. Welche Folgen? Das hängt vom Einzelfall ab. Aber dass es Folgen geben wird, das ist absolut sicher. Ja, sündigen tut kein Mensch ungestraft. Das gilt für den Ungläubigen, auch wenn er 80 Jahre alt wird und es ihm gut geht auf der Erde. Seine Sünden, wenn sie nicht vergeben werden, dann werden sie ihn irgendwann einholen, spätestens am großen weißen Thron. Und auch wenn wir als Gläubige sündigen, wir haben die Folgen zu tragen. Ja? Es geht uns jetzt nicht um die Frage der Heilsgewissheit. Das Heil, das Leben, das wir haben, das besitzen wir für immer. Aber die Folgen haben wir doch oft zu tragen. Ja? Und wenn es um dieses Thema geht, heiraten mit fremden Frauen oder im Falle von gläubigen Frauen heiraten mit fremden Männern, eine Folge von solchen Eheschließungen ist, ich glaube, man kann sagen, fast immer, dass die Ehen nicht halten, dass sie irgendwann wieder auseinandergehen, dass es zu einer Scheidung kommt, wenn man heiratet vorher. Und nach der Scheidung, wie oft stellt sich dann die Frage der Wiederheirat? Und das muss uns auch klar sein, dass es nach Gottes Gedanken kaum mal den Fall gibt, dass ein Gläubiger, der einmal geschieden ist, dass er wieder heiraten kann. Ja, ich will es nicht ganz ausschließen, aber die Fälle dürften äußerst rar, äußerst selten sein. Und das können die Brüder in manchen Versammlungen bestätigen, wie viel Schaden dadurch entstanden ist, wie viele Schwierigkeiten es gegeben hat, wie viele Diskussionen abendelang in Brüderstunden, wie viele Besuche oft notwendig sind, um solche Fälle, wo vielleicht sogar ein Gläubiger, der so gesündigt hat, wieder persönlich zurechtgekommen ist, um solche Dinge nach Gottes Wort zu beurteilen und dann richtig zu handeln. Und speziell, wenn, wie hier erwähnt, dann noch Kinder in einer solchen Ehe geboren wurden, die hängen dann noch da dran. Das sind die schuldlos Leidtragenden, die dann zwischen die Räder dieser Mühle geraten. Und eine weitere Folge ist auch, dass von diesen Begebenheiten in den Versammlungen auch ein Einfluss ausgeht, eine Breitenwirkung. Das ist doch so, wenn auch die schlimmste Sünde, wenn sie zwei, dreimal passiert ist in unserem Sichtbereich, man gewöhnt sich langsam daran. Und wenn etwas fünf, sechsmal passiert ist, dann braucht man den Geschwistern das überhaupt nicht mehr zu sagen. Dann sagen sie es vielleicht nicht, aber insgeheim denken sie, naja, es hat fünf, sechsmal bei anderen geklappt, da gibt es bei mir auch kein großes Problem. Irgendwie kommen wir da durch. Und dann verstärkt sich gewissermaßen diese Lawine, beschleunigt sich von sich selbst, wenn wir nicht dagegen eintreten. So viel zu diesem Thema der Folgen, die hier vor dem Ausrufungszeichen nicht erwähnt werden, die ausgelassen werden. Und dann tut Nehemia in Vers 26 etwas, was er schon ein- oder zweimal in diesem Kapitel getan hat. Er erwähnt nämlich einen Fall aus der Historie, aus der Geschichte. Hat nicht Salomo, der König von Israel, ihretwegen gesündigt? So einen Fall hatten wir schon mal in Vers 18. Haben nicht eure Väter ebenso getan? Die Deutschen sind regelrecht dafür bekannt, dass sie ein schwach ausgeprägtes Geschichtsbewusstsein und schwache Geschichtskenntnis haben. Wir kennen aus unserer Geschichte fast nur so die Zeit des Dritten Reiches, so ganz viel mehr wissen wir schon gar nicht mehr. Aber nach Gottes Gedanken ist Geschichtskenntnisse von einigem Wert. Ja, im Neuen Testament wissen wir, dass oftmals sich zurückbezogen wird auf die Geschichte Israels. Die haben wir ja überhaupt deswegen, nicht um das Interesse und die Neugier irgendwelcher zufällig mal historisch interessierten Studienbrüder zu befriedigen, sondern damit wir daraus lernen, wie wir das an diesen Abenden gerade tun. Insofern ist das schon ganz hilfreich, wenn wir die Geschichte kennen, in erster Linie die biblische Geschichtsschreibung, die ist zugegebenermaßen sehr selektiv. Gott lässt ja manches aus, was in weltlichen Geschichtsbüchern großen Raum einnimmt, aber Gott wusste warum. Er sagt uns da das, was wir konkret für unser Glaubensleben brauchen. Aber manchmal kann auch durchaus die weltliche Geschichtsschreibung hilfreich sein, wenn man ein bisschen weiß, wie sich zum Beispiel unser Volk entwickelt hat. Auch die Geschichte der Kirche, ist eigentlich schade, dass die heute so wenig bekannt ist. Ich muss zugeben, dass ich selbst immer noch dabei bin, die Kirchengeschichte von Andrew Miller durchzulesen. Ich bin noch nicht mal ganz durch. Aber wenn man das liest, dann erkennt man, dass manche Erscheinungen, die wir heute sehen, dass die eigentlich uralt sind. Dass sie schon relativ schnell nach der Zeit der Apostel aufgetreten sind. Dass auch die heutige Kirchenlandschaft, das christliche Bekenntnis, dass das seine grundsätzlichen Formen und Konturen schon relativ schnell am Anfang im 3., 4., 5. Jahrhundert bekommen hat, in vieler Hinsicht. Natürlich dann nochmal mit einem starken Impuls durch die Reformation, 1500 noch was. Aber wenn man so die historische Entwicklung mal nachvollzieht, dann versteht man manches heute besser, was wir nur so als Status quo kennen. Ja, und von ganz besonderem Interesse sind für uns natürlich die letzten knapp 200 Jahre seit dieser großen Erweckung, die der Herr da noch einmal geschenkt hat und wo manche Wahrheiten, die uns besonders beschäftigen, positiven wie auch manchmal im Sinne von Probleme lösen, wo diese Wahrheiten doch auf eine ganz positive Weise wieder ausgegraben wurden, vielmehr durch den Geist Gottes neu ans Licht gebracht wurden. Also diese Historie zu kennen, das kann in mancher Hinsicht ganz praktisch hilfreich für uns sein und man sollte sich eigentlich mehr damit beschäftigen. Hier Nehemia erinnert die Juden an einen Punkt aus ihrer Geschichte, nämlich an einen König, der für jeden Juden natürlich ein leuchtendes Beispiel war. Der König, der viele Jahre in Frieden regiert hatte. Und wenn ein Jude, also ein Mensch hebräischer Sprache, diesen Namen Salomo hört, dann hört er schon das Wort Frieden. Das bedeutet ja dieses Wort. Und das erinnert jeden Juden, jeden Israeliten an die Zeit, die noch vor seinem Volk steht, wo der wahre Salomo oder Herr Jesus einmal dieses Volk zum Frieden bringen wird und wo er sogar der ganzen Welt Frieden bringen wird. Ja, das war also eine große Leuchte in der Geschichte dieses Volkes. Aber er wird hier als ein warnendes Beispiel verwendet. Und zwar werden drei Dinge über ihn gesagt. Erstens, seinesgleichen ist unter den vielen Nationen kein König gewesen. Ja, damit spielt Nehemia an auf seinen persönlichen Charakter. So einen, von dem persönlichen Kaliber, hat keine andere Nation gehabt. Zweiter Punkt. Und er war geliebt von seinem Gott. Das ist eine sehr schöne Aussage über Salomo. Er war geliebt von seinem Gott. Das gilt für jeden, der zum Volk Gottes gehört. Aber hier wird das extra erwähnt, dass Gottes Liebe sich auf diesen Mann erstreckte. Und das galt vom Prinzip her nicht nur für die Zeit, wo er treu war, sondern für sein ganzes Leben. Gott liebte ihn, wie auch immer dieser Mann sich verhielt. Und als drittes, und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Das bedeutet, dass dieser Mann im Volk Gottes eine hohe Position hatte, die Gott ihm gegeben hatte. Wir haben also drei Punkte hier. Einmal eine Anspielung auf seinen persönlichen Charakter, ein Hinweis auf die Liebe Gottes zu diesem Mann und die Erinnerung an die hohe Position, die hohe Stellung, die Gott ihm gegeben hatte. Aber dann heißt es, doch ihn veranlassten die fremden Frauen zu sündigen. Das heißt, selbst diese drei großartigen Vorzüge, die der Mann hatte, die haben diesen Mann nicht bewahrt. Die Tatsache, dass Gott uns liebt, das alleine bewahrt uns nicht. Die Tatsache, dass wir vielleicht besondere Fähigkeiten haben, die Gott uns gegeben hat, das bewahrt uns nicht. Wenn wir unter dem Volk Gottes eine bestimmte Aufgabe, vielleicht eine Stellung im neutestamentlichen Sinne bekommen haben, das wird uns nicht bewahren vor der Sünde. Und daran knüpft Nehemia an in Vers 27, wenn er sagt, und sollten wir auf euch hören? Damit sagt er, dieser Mann hatte drei große Vorzüge und hat doch gesündigt, hat sich doch verleiten lassen durch dieselbe Sünde, durch die fremden Frauen und das gleich in mehrfacher Ausfertigung. Dann sagt er gewissermaßen, aber wir wollen das nicht so machen. Es hängt jetzt von uns ab. Sollten wir auf euch hören? Sollten wir uns durch euch in dieses üble Kielwasser hineinziehen lassen? Sollten wir dieses Negativbeispiel von Salomo imitieren, nur weil er andererseits viele Vorzüge hatte? Wenn sie ihn nicht bewahrt haben, dann werden dieselben Dinge uns auch nicht bewahren. Sondern das ist eine Sache der persönlichen Haltung. Sollten wir auf euch hören? Sollten wir das mitmachen? Das ist die persönliche Entscheidung eines Mannes, der sagt, ich will es anders machen. Richtig verstanden. Nicht, ich will um jeden Preis anders sein als alle anderen, ich will was Besonderes sein, sondern wenn es allgemein abwärts geht, ich mache das nicht mit, sondern ich halte mich fest an meinem Gott und an seinen Rechten und an seinen Hilfsmitteln. Darauf stütze ich mich. Dass ihr all diese große Bosheit tut, treulos zu handeln gegen unseren Gott, indem ihr fremde Frauen heimführt. Gerade das Wort Treulosigkeit, das wird unverhältnismäßig oft erwähnt in diesen beiden Büchern, Esra und Nehemia, und speziell im Zusammenhang mit dieser Sünde. Ja, Treulosigkeit, das bedeutet doch, da ist ein Gott, der treu ist gegenüber seinem Volk. Da ist ein Gott, der uns erwählt hat, damit wir eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum sind. Ein Gott, der von sich aus reiner Gnade, eine Verbindung zu uns aufgenommen und geknüpft hat. Und das hat er in Bezug auf uns getan, indem er seinen Sohn für uns hingegeben hat. Indem wir durch ihn erlöst worden sind und erkauft worden sind, um sein Eigentumsvolk zu sein. Und diesem Gott gegenüber, der uns aus Gnade mit sich verbunden hat, wenn wir gegen den sündigen, das ist wirklich Treulosigkeit. Noch ein letzter Gedanke, indem er fremde Frauen heimführt. Wir haben das jetzt natürlich immer bezogen auf Frauen aus diesen heidnischen und götzendienerischen Völkern. Hier diese drei, die erwähnt werden, die Philister, die Ammoniter und die Moabiter. In gewisser Hinsicht, wenn wir das auf uns heute übertragen, das sind ja alles Anwendungen, gilt das vielleicht doch vom Prinzip her nicht nur für ungläubige Ehepartner, sondern fremde Frauen, das heißt ja hier nicht zwingend heidnische Frauen, sondern fremde Frauen. Und vielleicht sollten wir das doch ein bisschen erweitern und das verbinden mit Ehepartnern, mit denen ein Gläubiger keine wirkliche gemeinsame Grundlage hat. Ja, wenn jemand, auf den ich ein Auge geworfen habe, noch nicht mal errettet ist, noch nicht mal Leben aus Gott hat, da besteht überhaupt keine Grundlage. Ja, für die Ewigkeit sowieso nicht, aber selbst für das irdische Leben fehlt da ein ganz wesentlicher Teil der Grundlage. Ja, aber zu dieser Grundlage gehört eigentlich schon noch ein bisschen mehr. Wenn mein einziges Kriterium, als ich heiraten wollte, gewesen wäre, ich will nur, in Anführungsstrichen, eine gläubige Frau haben, sie muss nur errettet sein, alles andere, alle anderen Kriterien lege ich selbst fest, das wäre eine schwache Grundlage für meine Ehe geworden. Ja. Sondern wenn jemand hier ist, der vielleicht heiraten möchte, in absehbarer Zeit oder auch später mal, ihr solltet euch schon ein paar weitergehende Gedanken machen. Was ist euch wirklich wichtig im Leben? Was gehört zu euren Glaubensgrundlagen, die ihr mit eurem zukünftigen Ehepartner auch teilen wollt, die ihr mit dem Betreffenden gemeinsam haben wollt. Worauf soll euer Leben stehen? Das Leben muss gewisse Säulen haben, auf die man das Haus seines Lebens, auch seines Ehe- und Familienlebens aufbaut. Ja, ich werde keineswegs sagen, dass man nur einen Ehepartner wählen darf, mit dem man schon seit Jahren zusammen in Gemeinschaft am Tisch des Herrn ist. Aber diese Frage der Gemeinschaft am Tisch des Herrn, die sollte schon vorher geklärt werden. Ja, ich weiß, dass es Ehen gibt, wo Geschwister aus unserer Mitte, um den Ausdruck mal zu gebrauchen, auch jemand Gläubiges in einer anderen Gemeinde gefunden haben. Aber wenn sie es mit dem Herrn gemacht haben, dann ist die Frage vorher geklärt worden. Dann hat man es nicht darauf ankommen lassen. Dann hat man sich auch nicht woanders hinziehen lassen, sondern dann hat man vorher auch über diesen Punkt gesprochen, über das Zusammenkommen. Aber auch über einige praktische Fragen vielleicht, wie wir persönlich unseren Weg mit dem Herrn gehen wollen, was unsere Glaubensprinzipien sind. Ich will da nicht zu weit gehen, will das nicht zu weit konkretisieren, aber fremde Frauen, das sind solche, mit denen ein Gläubiger keine tragfähige gemeinsame Glaubensgrundlage hat. Und dann sehen wir in Vers 28, dass auch in diesem Punkt wieder einer aus der Führungsgruppe dieses Volkes vorangegangen war, nämlich einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes Eliaschibs, des Hohenpriesters. Das heißt, das war ein Enkel dessen, der uns am Anfang des Kapitels schon mal begegnet ist, durch persönliche Untreue, weil er Tobia diese Zelle im Haus Gottes eingeräumt hatte. Man sieht also, dass in dessen eigener Familie diese Treulosigkeit schon weiter fortgeschritten war, dass auch sein Enkel sich, ja, aus heutiger Sicht gesagt, eine ungläubige Frau genommen hatte. Er war nämlich ein Schwiegersohn von Sanballat, dem Horoniter. Wir haben uns schon daran erinnert, dass das wahrscheinlich ein Mann aus Horonaim, also ein Moabiter, war. Und wir haben uns am Anfang daran erinnert, dass Eliaschib, wenn diese Schlussfolgerung so stimmt, also sowohl mit den Moabitern als auch mit den Ammonitern verwandtschaftlich und freundschaftlich verbunden war. Dieser Mann war ein Schwiegersohn Sanballats des Horoniters, also auch in dieser Sünde, die einen sehr intimen Bereich des Lebens anbetrifft, da war dieser Hohepriester mit seiner Familie vorangegangen. Und deswegen reagiert auch hier wieder Nehemia sehr konkret: Ich jagte ihn von mir weg. Ja, Brüder, das müssen wir einfach manchmal tun, wenn wir eine Gefahr sehen. Nicht Menschen wegjagen heute, aber wenn wir eine Gefahr sehen, Gefahr gemessen an dem Maßstab des Wortes Gottes, dass wir der Sache dann energisch entgegentreten und dass wir so einen Einfluss, soweit es an uns liegt, wirklich wegjagen. Dass wir vorher nicht, wer weiß, wir überlegen, was kann denn jetzt alles passieren, welche Folgen kann das haben, was denkt der und der über mich, wenn ich dagegen aufstehe. Sondern dann lasst uns, wenn wir eine klare Überzeugung haben von Gottes Wort her, in erster Linie mal an die Ehre Gottes und an die Rechte Gottes in seinem Volk und seinem Haus denken und, wenn das sein muss, so einen Einfluss wegjagen. Dann sehen wir in Vers 29, dass noch einmal, dass Nehemia dieses energische Vorgehen nicht durch sein persönliches Temperament tat, sondern dass er die Sache Gott anbefahl. Wir haben uns auch gestern und vorgestern daran erinnert, dass Nehemia immer wieder zwischendurch, manchmal mitten in seinem laufenden Geschäft oder im Schreiben dieses Buches, einfach zwischendurch quasi in ein Gebet verfällt. Er schreibt über irgendwelche Dinge, die er getan hat, und zwischendurch richtet er zwei Sätze an seinen Gott: Gedenke es ihnen, mein Gott, wegen der Verunreinigung des Priestertums und des Bundes des Priestertums und der Leviten. Gott, das kann dir doch nicht gleichgültig sein, was hier unter deinem Volk vorgeht. Gedenke es ihnen. Gott, mach deine Augen auf und erblicke das, was hier vorgeht. Und damit verrät Nehemia, dass ihm das am Herzen lag, wovon er wusste, dass es seinem Gott am Herzen lag. Er erwähnt hier und auch in Vers 30 noch einmal die Priester und die Leviten, die Verunreinigungen des Priestertums, der Bund des Priestertums und der Leviten. Und Vers 30, ich stellte die Dienste der Priester und der Leviten fest, für jeden in seinem Werk. Und damit zeigt er noch einmal am Ende, worum es ihm ging. Dass in erster Linie Gott in seinem Volk bekommen sollte, was ihm gehörte. Dadurch, dass die Priester funktionstüchtig waren, dass die ihren Aufgaben nachgingen, dass dieses für Gott so wertvolle Priestertum nicht verunreinigt wurde, Vers 29, sondern dass diese Menschen aus dem Volk Gottes, dass sie vor Gott standen in Reinheit, praktischer Reinheit, dass die nicht durch Sünde beeinträchtigt wurden in der Ausübung ihrer Gaben, dass sie die Gaben, die Opfer der Israeliten vor Gott darbrachten. Und dass auch die Leviten, wir haben uns daran erinnert, dass das ein Bild ist im Neuen Testament von den Gaben und von den Ämtern, die es heute in der Versammlung gibt, dass auch diese Aufgaben mit Freimütigkeit vor Gott ausgeübt werden können durch Brüder und Schwestern, die rein, praktisch rein, die geheiligt vor Gott stehen und so ihrem Dienst nachkommen. Dann sagt Nehemia ganz am Ende noch einmal, gedenke es mir, mein Gott, zum Guten. Er erwähnt vor Gott das, was er getan hat. Aber wir haben uns schon gestern Abend daran erinnert, dass er nicht das Interesse hatte, sich selbst vor Gott zu profilieren. Dass er nicht Gottes Anerkennung haben wollte, um stolz darüber zu werden. Sondern dass er den dringenden Wunsch hatte, sein Leben zu führen und seinen persönlichen Dienst, den Gott ihm gegeben hatte, so zu erfüllen, dass das, was er hier tat, dem Volk Gottes half, dem Haus Gottes half, die Ehre Gottes förderte und dass er so ein Leben führte, das seinen Wert behielt. Ein Leben, von dem man wusste, warum es geführt wurde. Ein Leben, dessen Essenz im Himmel für uns am Richterstuhl des Christus einmal wiedergefunden wird. Und das ist unser aller Wunsch, dass wir, jeder an seinem Platz und auch wir zusammen, uns dem Niedergang entgegenstellen, indem wir das Wort Gottes in der Hand haben und davon ausgehend versuchen, einander und der Versammlung insgesamt eine Hilfe zu sein.